Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib. Heute verantwortet von der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus. Sie hören eine Andacht von Pastoralreferentin Doris Heiner. Zum Glück scheint wenigstens die Sonne. So oder so ähnlich haben Sie es vielleicht in diesen Tagen auch schon gehört oder auch selbst gesagt. Das Frühlingswetter deckt es nach außen hin ein wenig zu. Es ist Karfreitag, heute, aber eigentlich schon einige Wochen lang. Corona bestimmt unser Leben. Keine Besuche, keine Treffen, vieles fällt aus. Viele Büros, Läden, Lokale sind geschlossen, sowie die Schulen, die Kindertagesstätten im Notbetrieb. Viele Menschen sorgen sich um ihre Existenz. Und dabei bleibt immer die Unsicherheit, ja die Angst, krank zu werden oder vielleicht schon zu sein. Das sind die Berichte von Krankheit und Tod, Worte wie der Höhepunkt der Krise ist noch nicht erreicht. Das alles macht uns hilflos. Wir spüren, wie wenig wir unser Leben selbst bestimmen können, wie angefochten und zerbrechlich es ist. So ist es in unserem Inneren eher dunkel und bedrückend. Karfreitag eben. Und den können wir nur alleine in der häuslichen Gemeinschaft oder über die Medien mitfeiern. Denn die gemeinsamen Gottesdienste sind untersagt und müssen ausfallen. Aber gerade in dieser Situation ist die Botschaft des heutigen Tages wichtig. Wir bedenken Jesu Leiden und seinen Tod. Sein Kreuz steht heute in der Mitte. Dieses Kreuz macht deutlich, Jesus, Gottes Sohn, hat unser menschliches Leben mit allen Konsequenzen angenommen. Nicht nur die schönen und frohen Stunden, sondern auch das Leid, Einsamkeit, Angst, Verzweiflung, Schmerzen, den Tod. Jesus trägt unsere Leiden mit, die Ängste, die Krankheiten, die Schmerzen, die Einsamkeit vieler Menschen bei uns und in der Welt, aufgrund des Virus, aber auch wegen Verfolgung, Hunger und Krieg. Zum Kreuz Jesu können wir all unsere Kreuze bringen, denn er kennt unsere Not, weil er sie selbst durchlebt hat. In ihm ist unser Gott auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens nahe. Unser Gott lässt uns nicht allein. Schon diese Gewissheit kann Trost und Halt geben, ein wenig Licht in unser Dunkel bringen. Licht von Ostern. Denn Jesus ist nicht im Tod geblieben. Mit ihm dürfen auch wir dem Leben entgegengehen, das Gott uns schenkt und das kein Dunkel mehr kennt. Versuchen wir mit Jesus unseren Weg zu gehen, im Vertrauen, dass er uns begleitet. Bemühen wir uns, das Licht, das durch ihn in unser Dunkel scheint, zu sehen und es durch unser Mitfühlen und unsere Sorge füreinander aufscheinen zu lassen. Und so beten wir, Herr unser Gott, der du mächtig bist zum Tod, mehr aber zum Leben. Wir rufen dich an, wir Gebilde von Staub, verletzbar und verletzend, angstvoll und beängstigend. Hilf uns zum Glauben, der die Todesangst nicht verdrängt, nicht leugnet, der das Leben achtet und dafür eintritt. Menschen stehe bei, die zweifeln und verzweifelt keine Freude finden können, die einsam und traurig sich verlassen wähnen, die sorgenvoll in die Zukunft blicken. Du bist mächtig in deiner Liebe. Erwecke uns durch deine Macht zum Leben. Amen. Und so segne und beschütze uns der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pastoralreferentin Doris Heiner. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Gerne können Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit uns sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 42 90 80. Wir sind gerne für Sie da.